dieses Wort ist meine Seelenspeise, ein Labsal meiner Brust, die Weide, die ich meine Lust des Himmels Vorschmack, ja, mein alles heiße. Ach, sammle nur, o gute Hirte, uns Arme und Verirrte. Ach, lass den Weg nur bald geendet sein und führe uns in deinen Schafstall ein.